stronger voice we will never hear. Amen. We'll never hear the voice of flesh. Let your voice alone. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I have a lot of message. Praise the Lord. Hallelujah. Sometimes I just look at things and say it's almost done. And just of a time it come up, it pop up again. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. There's no end to his message. Es gibt kein Ende zu den Botschaften von Jesus Christus. Il n'y a pas de fin au message de Jésus-Christ. Amen. Amen. He always has things for us. Er hat immer Botschaften für seine Kinder. Il a toujours les messages pour nous. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, this message, I thought it was going to just be one or two times, then it's over. But the Lord, you know, he's bringing more things for us to take in and digest. Ich dachte zunächst, dass wir für diese Botschaft vielleicht nur ein oder zwei Sitzungen haben werden, aber der Herr hat mehrere Sachen in Bezug auf die Botschaft hergebracht, die er uns gerne beibringen möchte. Moi, j'ai pensé qu'on va parler seulement une ou deux semaines de ces messages, mais j'ai compris que le Saint-Esprit il continue à me révéler toujours des choses sur le message pour nous nourrir spirituellement. The message on the kingdom of heaven. Die Botschaft zum Königreich Gottes. Le message sur le royaume des cieux. Amen. Amen. We have to know heavenly principles. Wir sollten die Prinzipien des Himmels kennen. On doit connaître le principe du royaume des cieux. Amen. Amen. One of which is depend on heaven. Und eines der Prinzipien ist, sei abhängig vom Himmelreich. Et un de ces principes est que tu dois dépendre de Dieu. Amen. No, last week we learned a lot about how Jesus, you know, for him it was all about heaven. In der letzten Woche haben wir gesehen, wie Jesus Christus es ihm nur um den Himmelreich ging, als er hier auf Erden war. Et semaine passée, nous avons compris comment Jésus-Christ était seulement concentré sur le royaume des cieux. He was going to feed thousands with just little. We look unto heaven. Er hat Tausende gefüttert mit der kleinen Menge, die er hatte, indem er auf den Himmel aufsah. Et il a nourri 5000 personnes avec le petit qu'il avait, parce qu'il a considéré le royaume des cieux. You know, in Matthew 6, he said, lay up your treasure here, not on earth, where moths, where thieves can steal. But let them be in heaven. In Matthäus 6 haben wir gelesen, dass wir uns nicht Schätze hier auf der Erde sammeln sollen, sondern Schätze im Himmelreich, wo keine Motte und kein Dieb sie stehlen kann. Et la Bible nous dit qu'on ne doit pas avoir des trésors ici sur terre, mais au royaume des cieux où les voleurs ne peuvent pas le voler. You know, in Mark 10, he told that young rich man, he said, go and sell everything so that you have wealth in heaven. Und in Markus 10 haben wir gelesen, dass der Herr zu dem reichen Jüngling gesagt hat, verkaufe alles und du wirst Reichtum im Himmelreich haben. Et dans Marc 10, on avait lu aussi comment Jésus-Christ a dit à l'homme riche de tout vendre pour avoir des richesses au royaume des cieux. Are you getting it? He came to teach us how to live heavenly world. Er kam, um uns beizubringen, wie wir die himmlische Welt und die himmlischen Prinzipien anwenden und wie wir daran leben. Et Jésus-Christ est venu pour nous montrer comment vivre au monde du royaume des cieux. He came to teach us how to be here and live in heaven. Er kam, um uns beizubringen, wie wir hier auf Erden leben können und gleichzeitig die Prinzipien vom Himmelreich, das System vom Himmelreich, aber anwenden. Il est venu pour nous montrer comment vivre physiquement ici sur terre, mais avoir mais être aussi au royaume des cieux en même temps. Amen. He wants us to depend on heaven. Er möchte, dass wir uns vom Himmelreich abhängig machen. Il veut qu'on dépend du royaume des cieux. It means depend on him. Und das bedeutet, sich von ihm, Jesus Christus, abhängig zu machen. Ça veut dire dépend à Jésus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He needs your trust. Und er braucht dein Vertrauen dafür. Et il a besoin de ta confiance. You cannot trust him and yourself. Du kannst nicht ihm trauen und gleichzeitig dir selbst trauen. Du musst dich entscheiden, wem du trauen willst. Tu ne peux pas faire confiance à Jésus-Christ et au même temps faire confiance à toi-même. You must trust him alone. Du musst ihm allein vertrauen. Tu dois faire seulement confiance à Jésus-Christ. Amen. Amen. Remember John 15, he said without me, he did not say without you and me. He said without me you can do nothing. Erinnert euch an Johannes 15, wo er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Er hat nicht gesagt, ohne dich und mich, sondern ohne ihn können wir nichts vollbringen. Et rappelez-vous à Jean 15, il a dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit sans toi et moi, mais il a dit sans moi vous ne pouvez rien faire. We have a lot of things to go into here. Amen. Amen. We will talk about self. I don't know if we can even go to that very one today. If not, maybe on Sunday. Amen. Amen. The power of self. Wir werden viele Themen in Bezug auf diese Botschaft abdecken und wir werden auch das Thema selbst ansprechen und thematisieren. On va parler des sujets différents, mais on va parler aussi du sujet de soi. Amen. The power of self also made the spirit of self. Die Kraft des Selbst bedeutet gleichzeitig auch der Geist des Selbst. La puissance du soi, ça signifie aussi qu'il y a un esprit de soi. Self is very powerful. Das Selbst ist sehr kraftvoll. Le soi est vraiment puissant. And that's why it doesn't take many people to destroy things. Und deswegen, just one person. Und deswegen bedarf enough es enough deswegen, to destroy Ukraine. Deswegen bedarf es nicht an vielen Menschen, um etwas zu zerstören oder zu vernichten. Eine Person allein ist ausreichend, um für Zerstörung und zu sorgen. C'est ça pourquoi tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes pour détruire quelque chose, mais seulement une personne est suffisante pour détruire par exemple un pays comme l'Ukraine. Are you getting it? Mm-hmm. You know, only one person was just enough to turn the whole world upside down. Mm-hmm. Eve. Mm-hmm. Und das sehen wir auch. Und das sehen wir auch am Beispiel der Ukraine. Nur eine Person war erforderlich, um die ganze Welt sozusagen aus der Fassung zu bringen. Eva. Und auch so, gleichzusetzen mit Eva beispielsweise auch. Eine Person hat ausgereicht. Et c'est la même chose aussi avec l'histoire d'Élève. On pouvait voir que elle était une personne qui a vraiment détruit et changé le monde complètement. Amen. Amen. If you look at Lucifer, the power of self. Amen. Amen. You know how many angels that followed him? Amen. So many. Mm. Just one person. Und das sehen wir auch beim Engel Lucifer. Er allein war dafür verantwortlich, dass er so viele andere Engel auch noch mit in den Abgrund gerissen hat. Und das alles wegen dem Selbst. Ist la même chose avec l'ange Lucifer. Lui aussi, il est tombé à cause du soi. Et puis on pouvait voir comment il a même influencé des autres anges qui sont aussi tombés avec lui. You know, for Satan to destroy a ministry, just one person is enough. How many, no matter how big it is, just one person is enough for Satan to use to turn everything upside down. Um eine Gemeinde zu zerstören, braucht der Teufel auch nur eine Person, die er nutzen kann und die sich für ihn verfügbar macht, um eine ganze gesamte Gemeinde zerstören zu können. Egal wie groß oder wie riesig die Gemeinde aussieht, es erfordert nur eine Person, die sich für den Teufel verfügbar macht. Et pour détruire une église vivante, une personne suffit aussi. Et même si cette église, c'est vraiment une très grande église, cette personne est capable à détourner une église vivante si elle se met comme vaisseau pour le diable. That is why a living church cannot live without the Holy Spirit. Und deshalb kann eine lebendige Gemeinde ohne den Heiligen Geist nicht existieren und nicht beständig bleiben. Et c'est ça pourquoi une église vivante ne peut pas exister sans le Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Because so many times self is coming, you don't even know it's coming. Mm. And it's already there, you will not know it's already there. But the Holy Spirit dictates it. Mm. Amen. Denn das Selbst klopft ständig an die Tür und ohne es zu wissen, ist das Selbst ständig da und versucht einzudringen. Aber der Heilige Geist ist Gott sei Dank da und ist in Kontrolle in einer lebendigen Gemeinde. Mm. Et on peut voir qu'on a besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que le soi frappe toujours à la porte, mais le Saint-Esprit est toujours là pour aider si c'est une église vivante. Praise the Lord. Alléluia. That's why Jesus said, you have to hate yourself. Mm. Amen. Amen. In Luke 14, he said you have to hate all, including yourself. Mm. If not, it never work. Mm. Deshalb sagt das Wort in Lukas 14, oder sagt Christus in Lukas 14, dass wir alles hassen müssen, inklusive das Selbst. Wenn nicht, dann können wir auch nicht bestehen. Wir müssen alles hassen und auch unser Selbst. Et c'est ça pourquoi Jésus-Christ a dit qu'on doit tout détester, même nous-mêmes, on doit détester le soi, sinon on va pas être capable à suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin. Let me leave that message of faith now. Amen. Praise the Lord. Again, one of the principles of heaven is to depend on heaven. Ein Prinzip des Himmelreich Gottes ist es, sich vom Himmel abhängig zu machen. Et un principe de droit de Dieu est de dépendre aux cieux. Are you getting it? Mm-hmm. We have been in Colossians 3:1-4 several times. Amen. Mm-hmm. Where he said we should look unto heaven. Mm-hmm. Wir haben schon des Öfteren Kolosser 3:1-4 gelesen, wo steht, dass wir auf dem Himmelreich schauen sollen und nach dem schauen sollen, was droben ist. Et on a lu Colossiens 3, verset 1 à 4, plusieurs fois, où on a écrit qu'on doit mettre nos yeux sur le royaume des cieux. We don't have anything here. All our things are in heaven. Amen. Wir haben hier nichts auf der Erde, was uns gehört. Unser Besitz ist im Himmelreich. Nous avons rien ici sur terre, parce que tous nos biens sont au royaume des cieux. And we should be grateful to Christ that everything of us are of heaven, and they are in heaven. Und wir sollten Christus dankbar dafür sein, dass all unsere Besitztümer und unsere Dinge im Himmelreich für uns verborgen sind und geschützt sind. Et on doit vraiment être reconnaissant Christ parce que tous nos biens sont pas seulement au royaume des cieux, mais sont aussi protégés par le royaume des cieux. Because it is only heaven that Satan cannot touch. He walked on Revelation 12:12. He said, "Rejoice, you heavens, but woe unto the inhabitants of the earth." Praise the Lord. We should be very grateful. Amen. To Christ Jesus. Wir sollten Christus sehr dankbar dafür sein, denn nur das Himmelreich ist es, das der Teufel nicht antasten kann. Deswegen steht in Offenbarung 12:12 auch, freut euch ihr Himmel, aber wehe denen, die auf der Erde sind, weil der Teufel zu euch herabgekommen ist. On doit vraiment être reconnaissant parce que c'est seulement le royaume des cieux que le diable ne peut pas toucher. Et c'est ça pourquoi Apocalypse 12:12 nous dit, réjouissez-vous les cieux et faites attention, vous, les habitants qui sont sur la terre. You know, one of the differences between religion and the kingdom of heaven, between religion and Christ, is that, you know, in religion, until you die, you don't go to heaven. But in Christ's kingdom, once you now have Christ, and you now let you, you know, if you allow your focus to be Him, He will teach you how to live in heaven from here. Amen. You don't need to die before you go there. Mm. If you are even going to die, it is the old man that died. And not you. Amen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Religion und dem Königreich Gottes oder zwischen Religion und Christus ist es, dass die Religion glaubt, dass sie erstmal sterben muss, damit sie den Himmelreich erreicht. Aber sobald du Jesus Christus angenommen hast und in seinem Königreich lebst, dann wird er dir beibringen, wie du bereits im Himmelreich lebst, obwohl du noch hier auf der Erde wandelst, genauso wie er. Und selbst wenn du stirbst, ist es der alte Mensch, der stirbt und du wirst immer im Himmelreich bleiben und lernst es bereits im Himmelreich von hier aus zu leben. Et une grande différence entre la religion et le royaume des cieux, le Christ, est que la religion pense que tu es seulement au royaume des cieux si tu es mort. Mais nous, on croit à travers la vérité que le ciel, ça commence déjà ici, si nous, comme nous sommes maintenant ici sur la terre. Et même si tu meurs, c'est ton ancienne personne qui meurt et pas toi, parce que toi, tu es déjà au royaume des cieux. Praise the Lord. You know, Jesus teaching his disciples, he said, pray that heaven come here. Amen. Amen. Pray to live the heavenly life from here. Mm. Und Jesus hat seinen Jüngern auch beigebracht, dass sie beten sollen, dass sie in der Lage sind, dieses Himmelreich, die Prinzipien des Himmelreiches hier auf Erden bereits zu leben. Et Jésus-Christ a montré ses disciples à prier que le royaume de Dieu descend ici sur terre et ça signifie seulement que les disciples soient capables à vivre à travers les principes du royaume de Dieu. Until we are heavenly conscious, our world will remain with the sinners. Mm-hmm. Solange wir nicht himmlisch gesinnt sind, werden unsere Besitztümer bei den Sündern bleiben. Et si nous sommes pas, Et si nous ne sommes pas célestement censés, là on va toujours vivre comme les pécheurs. On Sunday, we were in Ecclesiastes 2, verse 26. Please, let's go there again today. Et si nous ne sommes pas célestement censés, là tous nos biens restent avec les pécheurs. Wir lesen Prediger 2, verse 26. Ecclésiaste 2, verset 26. Prédicat 2, vers 26. He said, for God giveth to a man that is good in his sight, wisdom and knowledge. Remember, wisdom and knowledge is Christ Jesus. Erkenntnis und Weisheit ist Christus Jesus. La sagesse est Jésus-Christ. Amen. Amen. That's 1 Corinthians 1. It's, amen. Amen. Wisdom and knowledge is Christ Jesus. And joy, he is our joy. The joy of the Lord is our strength. Amen. Amen. Weisheit, Erkenntnis und Freude ist Christus Jesus. Er ist unsere, seine Freude ist unsere Stärke. La sagesse, la connaissance et la joie, c'est Jésus Christ. C'est lui tout. Il est tout. It's a battle of the sinners. Huh. Praise the Lord. Amen. And that's why you are never a sinner. Deswegen bist du kein Sünder und darfst dich als, nicht als Sünder bezeichnen. Et c'est ça pourquoi toi tu n'es pas un pécheur. Amen. Mm-hmm. You know, sinners, you know, once you see yourself as a sinner, you give power to death to kill you. Denn wenn du dich selbst als Sünder betrachtest, dann gibst du dem Tod die Macht, dich umzubringen. Et si tu te vois comme un pécheur, là tu donnes la puissance à la mort pour te détruire et pour te tuer. Because death only kills sinners. Denn der Tod kann nur Sünder umbringen. Parce que la mort, ça tue seulement les pécheurs. Remember, Jesus became sin and death was able to kill him. Erinnert euch, dass Jesus zur Sünde wurde und deswegen der Tod Jesus umbringen konnte und töten konnte, weil er alle unsere Sünden getragen hat. Et rappelez-vous que Jésus-Christ est devenu un pécheur et c'est ça pourquoi la mort a été capable à même tuer Jésus-Christ. And that's why Jesus never called us sinners. Amen. The Bible said we are blameless. Und deshalb nennt Jesus uns nicht Sünder. Das Wort Gottes sagt, dass wir makellos sind. Et c'est ça pourquoi Jésus-Christ nous appelle jamais des pécheurs parce qu'il nous appelle impeccable. Praise the Lord. Amen. He said again, but to the sinner, he giveth travail, pain. Amen? Pain, stress. And you will know, you are not to be surprised when they are walking. Pain. Amen? Because it's coming from the Lord himself. You know, they made Jesus, you know, you either allow Jesus to be a savior or he become a problem for you. Aber dem Sünder gibt er Plage, er gibt ihnen Stress, er gibt ihnen Schmerzen. Und wir sollten uns nicht wundern, wenn diese Sünder Schmerzen erleiden, weil das vom Herrn selbst kommt. Und du musst dich entscheiden, ob du den Herrn wirklich als deinen Vater annimmst, weil wenn nicht, dann wird er ein Problem für dich. Et si on lit verset 26, on voit qu'il y a une différence entre les gens qui suivent Dieu et les pécheurs, parce qu'il dit ici, il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Donc c'est ça pourquoi tu dois prendre une décision, sinon Dieu va être un problème pour toi si tu n'appartiens pas au royaume des cieux. Actually, Satan is no longer a problem for people. Das eigentliche Problem für die Menschen ist noch nicht mal der Teufel, ist noch nicht mal Satan. Normalement, le diable n'est même plus un problème pour l'homme. Amen. Though you know religion, you all see him as a problem, but he is no longer the problem. The problem is Christ Jesus. Obwohl religion, because he is the solution. Satan is never the solution, but Christ Jesus. Obwohl die Religion den Satan als Problem betrachtet, aber er ist nicht das eigentliche Problem. Das Problem ist Christus Jesus und er ist aber auch gleichzeitig die Lösung. Er ist die Lösung für alles. Et on peut voir clairement que c'est Jésus-Christ qui est le problème pour les gens, parce qu'il est aussi directement aussi la solution. C'est pas le diable. La religion voit toujours le diable comme le plus grand problème, et normalement c'est Jésus-Christ, parce que les gens refusent de se soumettre à lui. C'est ça, il devient aussi un problème pour ces gens-là. Praise the Lord. Amen. You know, Satan has been defeated. How much more is angels? How much more is, you know, witches and wizards? Are you getting it? He has, you know, their father has been defeated. Mm-hmm. But if you say no to Jesus, then, you know, it's not even Satan that will deal with you. Mm-hmm. Yeah. Amen. Amen. Denn der Teufel wurde bereits vor über 2000 Jahren besiegt und mit ihm seine ganzen Legionen und seine ganzen Dämonen, die unter ihm stehen. Und wie viel mehr, nein, nicht wie viel mehr, und Jesus Christus ist, also beziehungsweise die Menschen, die sich gegen Jesus Christus entscheiden, haben nicht nur den Satan als Problem, sondern Jesus Christus als das Problem, was vor gegenüber ihnen steht. Il y a déjà 2000 années que le diable et tous ses démons ont été vaincus, et combien de plus, même tous les sorciers. Donc ça signifie, si toi tu refuses à suivre et à te soumettre à Jésus-Christ, là c'est même pas le diable qui va devenir un problème pour toi, mais c'est plutôt Jésus-Christ qui devient un problème pour toi. The Bible called Jesus a stumbling block. It called Jesus the head of the corner. Amen. Amen. You know, it is him alone. Mm. Everything we are created by him and for him alone. Mm. And not for Satan and his angels. Amen. Mm. In Colossians 1. It's everything created for him and for him. Mm. Put something here. Let's go there, please. Praise the Lord. Hallelujah. By him and for him alone. We are coming back to Ecclesiastes 2. Colossians. Die Bibel nimmt Jesus Christus den Eckstein, weil alles für ihn und durch ihn erschaffen wurde. Es geht um Jesus Christus allein, und das lesen wir jetzt in Kolosser 1. Et la Bible appelle Jésus-Christ la pierre d'achoppement, parce que tout a été créé pour Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et c'est ça pourquoi on va lire maintenant Ecclésiaste 1. We will quickly read from Colossiens 1. Colossiens 1, verse 12. From verse 12 to... 18. Let's read from 12 to 18, so that those listening outside can also understand also. Amen. Kolosser 1, Vers 12 bis 18. Kolossien 1, Verset 12 à 18. He said, giving thanks unto the Father, which hath made us to be partakers of the inheritance of the saints in light. Inheritance. Amen. Mm-hmm. Verse 13. 13. Who hath delivered us from the power of darkness, and had translated us into the kingdom of his dear son, the kingdom of heaven. Amen. Mm-hmm. 14. Verse 14. In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Mm-hmm. His blood paid all. Sein Blut hat alles bezahlt. Son sang a tout payé. You cannot pay for your sins. Du kannst nicht für deine eigenen Sünden bezahlen. Du kannst jamais payer pour tes propres péchés. No forefather can pay your sin. Und auch deine Vorfahren können deine Sünden nicht abbezahlen. Même den Preis zahlen. Même pas tes ancêtres peuvent payer pour tes péchés. No religion can pay for your sins. Und keine Religion kann für deine Sünden zahlen. Et aucune religion peut payer pour tes péchés. Amen. Amen. No parents can pay the price. Amen. Because their blood is not, it's just water. Und auch keine Eltern können den Preis bezahlen, weil ihr Blut wie Wasser ist vor dem Herrn. Et même pas tes parents peuvent payer pour tes péchés, parce que leur sang sont comme, oui, comme de l'eau. The natural blood is flesh and blood. Christ's blood is spirit. Das natürliche Blut kann nichts bewirken, weil es einfach nur Fleisch und Blut ist, aber das Blut von Jesus Christus ist Geist. Et le sang humain peut rien faire, parce que c'est la chair et du sang, mais le sang de Jésus-Christ est esprit. Spirit gives life. Und der Geist gibt Leben. C'est l'esprit qui donne la vie. Amen. No flesh can give life. Kein Fleisch kann Leben geben. Aucune chair peut donner la vie. And that's why your natural, you know, your parents' blood cannot deliver, cannot save you. Und deswegen kann das Blut deiner Eltern dich nicht retten. C'est ça pourquoi le sang de tes parents ne peut pas te sauver. It cannot pay for your sins. Und es kann nicht für deine Sünden zahlen. Ça ne peut pas payer tes péchés. Amen. Amen. Because sin is spiritual. Weil Sünde was Geistliches ist. Parce que le péché est spirituel. Flesh and blood cannot pay for spiritual things. Fleisch und Blut. Is somebody getting it? Können für etwas Geistliches nicht zahlen. Ni la chair ni le sang peut payer pour quelque chose spirituel. It is only the spirit that can pay, that can deal with the spiritual world. Spirit to spirit. Nur das Geist kann mit dem Geistlichen umgehen oder kann die geistlichen Dinge sozusagen behandeln. Et c'est seulement l'esprit qui peut confronter l'esprit. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 14, say, in whom we have redemption through his blood. 14. Even the forgiveness of sins. Amen. Verse 15. 15. Who is the image of the invisible God? The firstborn of every creature. The firstborn. Der Erstgeborene. Jesus est le premier-né. Amen. Amen. The Bible calls Jesus the first because we are also born. Die Bibel nimmt Jesus Christus den Ersten, weil auch wir geboren sind. Et la Bible appelle Jésus le premier parce que même nous, nous sommes aussi nés. He did not say the last born. He said the first. Er ist nicht der Letztgeborene, sondern der Erstgeborene, weil auch wir geboren wurden. Il n'est pas appelé le dernier né, mais le premier né, parce que nous aussi nous sommes nés. In verse 16, says, for by him we are all things created. Vers 16. Nothing has been created for your forefathers, but for Christ Jesus alone. Amen. Denn in ihm ist alles erschaffen worden. Nichts wurde für deine Vorfahren erschaffen, sondern alles wurde für Jesus Christus erschaffen. Amen. Et verset 16 nous dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc ça montre que tes ancêtres n'ont rien créé. He said, by him we are all things created, that are in heaven. And that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. Remember, Satan is not a creator. Erinnert euch daran, dass der Satan kein Schöpfer ist. Rappelez-vous que le diable n'est pas un créateur. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So all things were created by Christ. And for Christ alone. By him and for him alone. Amen. Alles ist durch Christus und für Christus geschaffen. Durch ihn und für ihn. La Bible nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Verse 17 said, and he is before all things. Amen. And by him all things consist. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, the Bible is introducing Christ here. Die Bibel stellt uns Christus hier vor. Verset 17 nous dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc ici, la Bible nous révèle le Christ. Amen. Amen. In verse 18. Vers 18. 18. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Let's go back to Ecclesiastes 2. Gehen zurück zu Prediger 2. On rentre à Ecclesiaste 2. Amen. And then he gave us sinners travail to gather. You see, they said to gather, to walk and gather, and to heap up, that he may give. Verset 26. Is somebody getting something? Amen. That he may give to him that is good before God. This also is vanity and vexation of the spirit. We look at here also today. Amen. Amen. That he may give. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord is the giver. Der Herr ist derjenige, der uns gibt. Et c'est Dieu qui nous donne tout. Amen. Amen. He said he gave them pain, travail to walk for you. In Vers 26 lesen wir, dass er den Sündern Plage gibt, zu sammeln und zusammenzuscharren für dich, damit sie es dir abgeben. Verset 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc, ça montre que Jésus-Christ, il va prendre ce qui appartient à nous qui est maintenant dans ce temps aux mains des pécheurs. You know, travail, to walk in travail is more than pain. Walk in pain. Travail, if a woman is giving birth, you know, you children, you are young, amen. You know what? You don't know even what it is, amen. Yeah, in Europe, they don't even know because they give them injection, they don't know anything. But you go to where there's nothing like that. Then you give birth naturally. You will see the pain that is more than just ordinary pain. Und diese Qualen sind schlimmer als ganz normale Schmerzen. Das ist zu vergleichen mit einer Frau, die in den Wehen liegt und ein Kind auf die Welt setzt und keine PDA hat, keine Beruhigungsmittel hat, sondern komplett diese ganzen Qualen und dieses Leid wirklich im ganzen Körper spürt. Und das ist viel schmerzhafter als ganz normale, gewöhnliche Schmerzen, die man kennt. On peut même pas comparer le mal qu'on a si par exemple on met au monde, parce que même pas la contraction qu'une femme a avant de mettre au monde, c'est comparable avec la peine que Jésus-Christ avait. Amen. It is like squeezing a house into a cup, to go through a cup. Are you getting it? Es ist, als ob man versuchen würde, dass ein Haus in eine kleine Tasse reinpasst. Es ist komplett unmöglich. So that it come out from the other side. You can see it. And that's why in Benin, people they always say that your one leg is here, one leg is in death. Once you are giving birth, between life and death, between life and death. Between you are always between life and death. Once you are giving birth. Deswegen in Nigeria sagt man beispielsweise, dass du zwischen Leben und Tod stehst, wenn du gerade dabei bist, ein Kind zu entbinden, weil es so krass ist und so schmerzhaft ist in diesem Moment. Et c'est ça pourquoi au Nigeria on dit toujours que si tu mets au monde, tu es toujours entre la vie et la mort parce que ça fait tellement mal que tu peux même mourir directement. C'est comme si tu essayes de mettre une maison dans un gobelet. Amen. You know, the Lord said he gave them travail, this same pain. Amen. The pain that is more than pain. To walk for you. Und hier, not for themselves, but for you. Und in Vers 26 lesen wir, dass der Herr diesen Sündern diese Qualen gibt, genauso wie dieselben Qualen, die eine Frau in den Wehen erleidet. Und nicht, dass sie diese Qualen erleiden und arbeiten für sich selbst, sondern für dich. Sie erleiden diese Qualen für dich, um deinetwillen. Donc, ça montre que la peine que les gens ont quand ils travaillent, quand ils sont stressés, c'est même pas pour eux-mêmes. Ils ne peuvent même pas profiter de ça, mais ils travaillent pour que toi, tu profites parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Before we continue with here, we are coming back here. Please go to Isaiah 61. We have a lot to do with Isaiah 61. Wir lesen Jesaja 51. Isaiah 61, verse 6. Jesaja 61, Vers 6. On va lire Isaïe 61, verset 6. Praise the Lord. Hallelujah. Who is there, please? Felix, can you help us with this? Ihr aber werdet Priester des Herrn heißen und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Ihr werdet den Reichtum der Nationen genießen und in ihrer Herrlichkeit eintreten. Amen. You see that they work for you. Are you getting it? He said, but you shall be named the priests of the Lord. Men shall call you the minister of our God. You shall eat the riches of the Gentiles. And in their glory shall you boast yourselves. Their glory. They have their glory. Die Menschen haben ihre Herrlichkeit. Verset 6. Mais vous, on vous appellera les sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifiez de leur gloire. La monde a sa propre gloire. They have their glory. We have our glory. Sie haben ihre Herrlichkeit und auch wir haben unsere Herrlichkeit. Le monde a sa gloire et nous nous avons notre gloire. The Lord did not say we will not have their glory. He said we will boast ourselves in their glory. We will enjoy their glory. Und der Herr sagte, dass wir in ihre Herrlichkeit eintreten werden. Et la Bible nous dit que c'est nous qui on va se glorifier dans leur gloire. Amen. Amen. Though they walk in travail, but that money does not belong to them. Obwohl sie so schuften und arbeiten und sich abquälen, ist diese Arbeit nicht für sie selbst, sondern für uns. Denn das Wort Gottes sagt, dass du derjenige bist, der diese Arbeit genießen wird. Et bien que les païens travaillent vraiment beaucoup pour leur argent, on va voir comment les enfants de Dieu profitent de leur travail. The problem with God's children is that they don't know the system of heaven. Das Problem mit Kindern Gottes ist, dass sie das System vom Himmelreich noch nicht kennen. Et le problème des enfants de Dieu est que ils ne connaissent pas le système du royaume des cieux. Amen. You know, if you do not know the system of the system of a country, what they do, what they don't do, what belongs to you, the benefit will not be yours. Wenn ihr beispielsweise das System eines Landes nicht bewusst ist, was sie tun, was sie nicht tun, dann werden all die ganzen Vorzüge, die das Land zu bieten hat, dir gar nicht zuteil kommen. Si par exemple tu es dans un pays où tu ne connais pas le système, tu ne sais pas comment tout marche, là tu vas pas bénéficier de tous les avantages. A lot are born again and they are stuck. Viele Menschen sind wiedergeboren und stecken sozusagen darin fest. Beaucoup de gens sont amenés de nouveau, mais ils restent dans cette position. Nothing is working. Und es funktioniert nichts bei ihnen. Mais rien ne fonctionne. Amen. Something is blocking the way. Und etwas blockiert den Weg. Et quelque chose bloque le chemin. The system of this world that you sure that you still operate on is blocking the way. The system of heaven that you refuse to learn, to know, that pastors refuse to preach. That people, God's children, the citizens of heaven, they don't know anything about them. It's blocking the way. Und was diesen Menschen im Weg steht, ist dieses System dieser Welt, das sie immer noch versuchen anzuwenden. Und die Tatsache, dass das System des Himmelreichs ihnen nicht beigebracht wird und nicht gepredigt wird bei diesen Pastoren, zu denen sie gehen und in die Gemeinden, in die sie gehen. Und dass dieser Unwisse von dem System des Himmelreichs, das ist das, was ihnen im Weg steht. Et le plus grand problème des soi-disant enfants de Dieu est que ils ne vivent pas à travers le système du royaume des cieux et que beaucoup de pasteurs refusent même de prêcher la vérité parce qu'ils savent que il y a une grande différence entre la religion et le royaume des cieux et c'est ça pourquoi leurs chemins sont toujours bloqués, c'est ça pourquoi ils restent dans la même position parce qu'ils utilisent aussi le système de ce monde. If you look at churches, it's all about religion. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Since religion has its own system. Mm-hmm. Christ's system is opposite its religious system. Mm-hmm. Wenn man sich die Gemeinden heutzutage anschaut, dann geht es allen nur noch um Religion. Aber Religion ist das Gegenteil vom System von Jesus Christus. Das System von Christus ist gegenteilig zur Religion. Mm-hmm. Et si, par exemple, on voit combien d'églises il y a dans ce monde, presque toutes les églises sont remplies de la religion, et la religion est au contraire du royaume des cieux. You know, electricity works with copper, not with wood. Elektrizität kann man nur mit Kupfer weiterleiten und nicht mit Holz. L'électricité, ça fonctionne seulement avec le cuivre et pas avec le bois. Christ walk with Christ and not with religion. Und Christus arbeitet nur mit Christus und nicht mit Religion. Et Jésus-Christ, il travaille seulement avec le Christ et pas avec la religion. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. The Bible said they walk and gather for you. Die Bibel sagt, dass die Menschen dieser Welt für dich arbeiten, zu deinem Gunsten arbeiten. Et la Bible nous dit que les gens de ce monde travaillent pour nos biens. Why? No, why do they work and gather? They work and gather for you so that the Lord will give them to you. Is the Lord giving it? They are coming from the Lord. Und warum arbeiten and sie? Warum kommen sie zusammen? Weil sie für dich arbeiten. Oh, warum sammeln sie sich zusammen? Weil sie für dich arbeiten, weil es dir zugute kommen soll und nicht für sie selbst. Et pourquoi est-ce que les païens travaillent? C'est pas pour que eux ils profitent, mais pour que les enfants de Dieu profitent. Are we still in Ecclesiastes, please? Ecclesiastes 2. The big part of it, the big part of verse 26. Look at it. Wir schauen uns nochmal Prediger 2, Vers 26, den letzten Teil an. On rentre encore à Ecclesiastes 2, verset 26. Here talk about vanity. Hier geht es um Nichtigkeiten. Vergänglichkeiten. Vergänglichkeiten. Et la Bible parle de la vanité. Amen. And vexation of spirit. Amen. It talks about vanity. We have to understand what here means. Und wir sollten verstehen, the Lord is telling us here. Wir sollten verstehen, was der Herr uns hier sagen möchte. On doit comprendre ce que Dieu veut nous dire ici dans verset 26. What they are, you know, what they work, you know, they work for you, they heap up for, things for you. Their glory belong to you. Mm. But the Lord called them, called their glory vanity. Diese Menschen arbeiten für dich und sie sammeln sich Schätze an und sammeln sich Sachen an für dich zu deinem Gunsten. Aber der Herr nennt all diese Dinge dennoch nichtig. Et les païens, par exemple, eux, ils travaillent pour, par exemple, pour l'argent, pour leur trésor. Ils sont en train de rassembler tout, mais pas pour eux-mêmes, mais pour toi, pour les enfants de Dieu. Praise the Lord. Amen. Their vanity means you don't come to Christ because of them. Diese Nichtigkeit und Vergänglichkeit dieser Sachen zeigen uns, dass du nicht zu Christus kommst, um diese Sachen zu erhalten. Et c'est important qu'on considère la vanité de ces choses-là pour comprendre qu'on ne vient pas vers Jésus-Christ pour qu'il nous donne toutes les choses physiques ou charnelles. Even if you do. Listen, please. Because I did not come to Christ because I love Christ. Amen. I came to Christ because I was having a problem. Are you getting it? It's also vanity. If you are sick and you are looking for healing, it's vanity. No, there are vanities of different form. Your heart can be full of vanity, your thought. Your words, what you speak out. We don't have time to go to all of them. Amen. Amen. Can be occupied with vanity. Amen. Amen. You know, even if you do come to Him with such, you don't remain there with such. Amen. Amen. Und selbst wenn du zum Herrn kommst mit diesen Nichtigkeiten in deinen Gedanken, dass du diese Dinge und diese Sachen erhalten möchtest, dann ist es eine Frage, oder beziehungsweise sollte dieser Gedanke, sobald du den wahrhaftigen Jesus Christus angetroffen hast, sofort verschwinden. Denn auch bei mir war es der Fall, dass ich den Herrn gesucht habe, um Heilung zu erhalten. Aber nachdem ich wahrhaftig Jesus Christus begegnet bin, sind diese ganzen Nichtigkeiten oder diese Gedanken der Nichtigkeit sind komplett vorübergezogen. Weil das, was du aussprichst, die Gedanken, die du hast, sind alles, können alles Dinge sein, die in deinem Herzen zeigen, dass du diese vergänglichen Sachen und diese nichtigen Sachen immer noch so sehr wertschätzt. Aber sobald du beim wahrhaftigen Jesus Christus bist, dann müssen diese Sachen weichen. On vient de lire dans Ecclésiaste 2 que Dieu nous donne toujours la richesse de ce monde si on appartient au royaume des cieux. On doit savoir que toutes ces choses-là sont oui, sont sous la vanité. Pourquoi? Parce que c'est rien. Mais c'est ça pour qu'on doit comprendre qu'on ne cherche pas Jésus-Christ à cause de ces choses, mais à cause de lui-même. Même si tu cherches Jésus-Christ parce que, par exemple, tu veux être guéri, parce que tu es malade ou bien tu as besoin de quelque chose, ça peut t'attirer vers Jésus-Christ. Mais après, si tu as une relation avec lui, tu vas comprendre qu'il ne s'agit pas de la guérison ou bien d'avoir un mari ou bien d'avoir de l'argent, parce que tout est vanité. Et tu dois savoir ou bien t'examiner toi-même, est-ce que tes pensées ou bien ton cœur sont remplis de la vanité. Et si oui, là, tu dois te corriger et puis voir vers l'éternel. Amen. Beware of what Christ called vanity. Nimm dich in Acht vor dem, was Christus nichtig und vergänglich nennt. Tu dois faire attention aux choses que Dieu appelle vanité. Satan used it against Jesus. Denn auch der Teufel hat versucht, diese Dinge gegen Christus anzuwenden. Er hat es versucht und es ist ihm nicht gelungen. Er ist gescheitert. In Luke 4, you know the story, the temptation. Et même le diable, il a essayé d'utiliser la vanité contre Jésus-Christ dans Luc 4. Amen. Vanity means they are like grass. Go to 1 Peter 1, 24, please. Wir lesen 1. Petrus 1, Vers 24. On va lire 1 Pierre 1, verset 24. Praise the Lord. La vanité, ça signifie que c'est comme l'herbe. Are we there, please? Mercy, can you help us to reach out? Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blumen des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, for all flesh is as grass. And all the glory. You know, we read about the glory. Isaiah 61. He said, we will boast ourselves in their glory. Here he started saying that all the glory, not some. All the glory of man is as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. Praise the Lord. Hallelujah. That's why you don't seek them. They seek you. Amen. Wir erlesen hier, dass alle Herrlichkeit des Menschen vergehen wird und wie Gras ist. Und obwohl wir in die Herrlichkeit der Menschen eintreten werden und uns in dieser rühmen werden, so wie wir gelesen haben in Jesaja, nennt die Bibel das trotzdem vergänglich und dass es wie Gras ist. Und deswegen suchen wir nicht nach diesen Dingen, die das Wort Gottes vergänglich nennt. Vers 24 nous dit, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme sa fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Et c'est ça pourquoi on ne doit pas être derrière les choses que Jésus-Christ appelle vanité, parce qu'on peut voir que c'est seulement une question de temps jusqu'à ce que ça tombe. It is forbidden to seek husband in the kingdom of heaven. Es ist verboten, nach einem Ehemann oder einem Ehepartner Ausschau zu halten im Königreich Gottes. Et c'est interdit que tu cherches un mari ou une femme au royaume des cieux. It is forbidden seeking things, seeking money. Are you getting it? That's why Jesus said, oh, you know, he said, take no thought of these things. Yeah. Well, you shall eat what you shall put on. Because in heaven it is forbidden. They seek you. And not you seeking them. Amen. Es ist verboten im Königreich Gottes, sich nach der Suche nach materiellen Dingen zu machen, nach einem Ehemann zu machen, nach Geld zu machen, nach Wohlstand zu machen, weil diese Sachen nicht du aufsuchen solltest, sondern diese Sachen sollten dich aufsuchen und sollten dir hinterherjagen. Et au royaume des cieux, c'est interdit que tu cherches un mari, une femme, l'argent ou bien la richesse, parce que toutes ces choses-là doivent être derrière toi et pas que toi tu sois derrière ces choses-là. Et même Jésus-Christ a dit, vous ne devez pas vous inquiéter pour les choses mondaines, ce que vous allez manger, ce que vous allez porter, parce que tout ça, ça doit être derrière vous. You know, 1 Peter 1, 25 reveals to us what we are to seek. Und in 1. Petrus 1, Vers 25 steht, wonach wir suchen sollten und wonach wir Ausschau halten sollten. Et Pierre 1, verset 25 nous montre ce qu'on doit chercher. It says, but the word of the Lord, the word of God is Christ. Amen. Das Wort Gottes ist Christus. Et la parole de Dieu est le Christ. Endure it forever. Are you getting it? Mm-hmm. And this is the word which by the gospel is preached unto you. That is what you are to seek. Mm-hmm. Und danach sollen wir Ausschau halten. Nach dem sollen wir suchen. Verset 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Donc ça montre que c'est ça qu'on doit chercher. Just like Jesus also said in John 6. Please go to John 6. Lesen Johannes 6. Jean 6. Praise the Lord. Hallelujah. You know, after he fed thousands, John says from verse 26. Johannes 6, because Vers 26. Amen. John 6, verset 26. They were looking for Jesus everywhere. That's how people look for. They go from one church to another. They believe they are looking for Jesus. But are you really looking for Jesus? Are you really hungry of the truth? Hier haben die Menschen nach Jesus Christus Ausschau gehalten und ihn gesucht, genauso wie viele Menschen von Gemeinde zu Gemeinde gehen, um nach Jesus zu suchen. Aber suchst du ihn wahrhaftig? Suchst du wirklich nach dem wahrhaftigen Jesus Christus oder hast du ein anderes Motiv? À partir des versets 25 et 26, on peut voir comment les gens cherchaient Jésus-Christ. Et même aujourd'hui, on peut voir comment les gens partent des églises à des églises. Mais la question est, est-ce que tu cherches vraiment Jésus-Christ? Amen. He said, Jesus answered them and said, Verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracles, because I am the miracles. No one can do these things except me. You are not seeking me because of the miracle, because I myself am the miracle. Und Jesus sagt hier, ihr sucht mich nicht wegen der Zeichen willen, denn ich selber bin das Zeichen. Ich stehe vor euch und bin das Zeichen selbst. Verset 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Et le miracle, c'est Jésus-Christ lui-même, parce que sans lui, c'est pas possible d'avoir tous ces miracles. He said, because you did eat of the loaves. And we are filled. You know, you because of food, because of healing, because of miracle. Are you getting it? The people have different things. Because of husband, some go to church because of husband. Because of wife, looking for wife. Some go to work to church because they want their problem solved. Are you getting it? They were looking for him because of things. And Jesus sagt hier, sie suchten mich. Dass die Menschen ihn gesucht haben, weil sie von den Broten gegessen haben. Sie haben ihn gesucht wegen Essen, wegen Speise. Und genauso suchen die Menschen Jesus heutzutage auch, wegen der verschiedensten Motive. Weil sie einen Ehemann wollen, eine Ehefrau wollen, weil sie Zeichen sehen wollen, Wunder sehen wollen, weil sie Geld haben wollen, weil sie Probleme haben, die gelöst werden sollen. Aber sie suchen Jesus nicht um Jesus willen. Et Jésus-Christ a dit que les gens ont cherché Jésus-Christ à cause de la nourriture, à cause de des choses mondaines, parce qu'il veut avoir un mari ou bien une femme, et pas à cause de Jésus-Christ lui-même. You know, your relationship with Christ should be greater than that of your relationship with your natural parents. Deine Beziehung zu Christus sollte größer sein als deine Beziehung zu deinen irdischen Eltern. Et ta relation avec Jésus-Christ doit être plus grande que ta relation avec tes parents naturels. Are you getting it? Even that you know, the relationship you have with your parents, you are there, you know, you are not with them or where they are, or you are one with them because they buy you shoe, they give you food. Yeah, you are one with them because they are your parents. Is somebody getting it? But people, you know, until Christ can do something. I don't know if you are getting it. You can see their relationship with Christ. Und bei Menschen ist es so, dass sie sozusagen ihre Beziehung mit ihren Eltern pflegen, weil es ihre natürlichen Eltern sind und weil es normal für die ist. Aber deine Beziehung mit Christus musst du höher erachten als die Beziehung, die Menschen mit ihren Eltern haben. Et ta relation avec... Très souvent, tu as une relation avec tes parents, pas parce qu'ils te achètent des choses, mais parce qu'ils sont tes parents. Mais si tu compares, par exemple, ta relation avec tes parents, avec Jésus-Christ, c'est vraiment triste. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas capables d'avoir une relation avec Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il fait quelque chose ou bien il leur donne quelque chose. You know, if somebody asks you, why are you living in your parents' house? Why are you with them? You will not say, because they buy me shoes, they buy me car, they buy me... That's why I have a relationship with them. You just say, because they are my parents. That alone settled everything. But what about Christ for people today? Wenn man Menschen fragen würde, warum hast du eigentlich eine Beziehung zu deinen Eltern, dann würden sie nicht sagen, aufzählen, wie viele Dinge die Eltern ihnen geben. Sie würden nicht aufzählen, ja, weil sie mir Schuhe geben, weil sie mir Kleidung geben. Sie würden sagen, ich habe eine Beziehung zu meinen Eltern, weil es meine Eltern sind. Aber um eine Beziehung mit Christus zu haben, wollen die Menschen erstmal Dinge haben, bevor sie eine Beziehung mit Jesus Christus anfangen können. Warum fällt es Menschen einfacher, eine Beziehung mit irdischen Eltern aufrechtzuerhalten, aber sie können keine Beziehung mit Jesus Christus pflegen, obwohl er ihnen nichts abverlangt, wie beispielsweise Eltern. Et si quelqu'un te demande pourquoi tu vis encore avec tes parents dans une maison, tu vas pas dire parce qu'il m'achète, parce que ma mère, par exemple, m'achète les vêtements, mais parce que ce sont mes parents. Mais si on te demande pourquoi tu veux avoir une relation, mais tu n'as pas une relation avec Jésus-Christ, là, tu vas toujours mentionner les choses matérialistiques. Amen. Amen. The true parents is Christ Jesus. Amen. Denn die wahren Eltern ist Christus Jesus selbst. Die vrais parents sont Jésus Christ lui-même. Amen. And your relationship with him should not be based on things. Und deine Beziehung zu ihm sollte nicht basiert sein auf die Dinge, die er dir gibt oder die Dinge, die du von ihm erwartest. Et c'est ça pourquoi tu n'as pas avoir une relation avec lui parce qu'il te donne quelque chose mais parce qu'il est qui il est. The spirit is greater than the flesh. Denn der Geist ist größer als das Fleisch. Parce que l'esprit est plus grand que la chair. If the flesh, that of the flesh, is not based on things, why should that of the spirit be based on things? Wenn eine fleischliche Beziehung nicht mal auf die materiellen Dinge basiert, warum sollte eine geistliche Beziehung dann auf materielle Dinge basieren? Et si ta relation charnelle avec tes parents n'est pas basée sur les choses matérialistes? Pourquoi est-ce que ta relation avec Jésus-Christ doit être basée sur les choses matérialistes? Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Please again, John 6. Let us continue. Amen. Mm-hmm. Then verse 27. Jean 6, verset 27. Amen. Again, remember in verse 26 they were looking for Jesus. In Vers 26 haben wir gelesen, dass die Menschen nach Jesus gesucht haben. Because of their coming. Damit er ihnen wieder was zu essen gibt. Sie haben ihn gesucht, um des Essens willen, damit sie wieder satt werden. Et dans verset 27, on peut voir comment les gens ont cherché Jésus-Christ à cause de la nourriture. Amen. Amen. Verse 27, it says, labor not for the meat which perisheth. Praise the Lord. Hallelujah. We just read in 1 Peter that your glory is like grass. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. And here Jesus is saying the same thing. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, Amen. Which the Son of Man shall give unto you. For him hath God the Father sealed. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then in let's read verse 28 and verse 29. Vers 28 et 29. They said unto him, what shall we do that we might work the work of God? Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that you believe on him whom he hath sent. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are we getting it, please? Mm. Amen. Amen. We just read that we should not seek the meat that perisheth, because they are vanity. In Vers 27 haben wir gelesen, dass wir nicht für die Speise, die vergänglich ist, wirken sollen, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. Et on vient de lire qu'on ne doit pas travailler pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui est pour la vie éternelle. They follow you to nowhere. They follow who? They follow you to nowhere. Those, they are vanity. Once you die, it's over. Even that, you know, that food that you use to fill your tummy, that build your tummy that will burst first. Weil die Sachen, denen du nachjagst, die folgen dir ins Nirgendwo. Sie werden dir nicht nachfolgen, sondern diese ganzen Sachen sind vergänglich und innerhalb einer Sekunde sind die weg, beispielsweise was zu essen. Es ist in einer Sekunde ist es aufgebraucht und aufgegessen. All diese ganzen materiellen Dinge sind nichts Langfristiges. Et les choses charnelles que tu cherches, c'est, on doit savoir que c'est vraiment vanité. Par exemple, même la nourriture que les gens ont cherchée, c'est dans le verset 27. Quand tu meurs, tu ne vas rien avoir de cette nourriture. Praise the Lord. Alleluia. Allow those things to seek you. Lass zu, dass diese Sachen dir hinterher sind und dir nachjagen. Mais permet que toutes les choses là soient derrière toi. How? By seeking the Lord. Wie? Indem wir nach dem Herrn trachten, den Herrn suchen. Et tu le fais en voyant Jésus-Christ. How? By believing Christ Jesus. Indem wir Christus Jesus glauben. Et tu le fais quand tu crois Jésus-Christ. Amen. Vanity means you cannot seek them and seek the Spirit. Nichtigkeit bedeutet, dass du nicht nach diesen Dingen jagen, nachjagen kannst und gleichzeitig nach dem Geistlichen nachjagen kannst. Et la vanité, ça montre aussi que tu ne peux pas être derrière la chair, derrière l'esprit, mais aussi derrière la chair. Remember Matthew 6, he said you cannot seek God and mammon. Erinnert euch an Matthäus 6, wo Jesus sagt, du kannst nicht dem Herrn und dem Mammon dienen. Et la Bible nous dit aussi que tu peux pas être un serviteur de Dieu et de l'argent. Amen. You know, seeking them means you are against the Spirit. Nach diesen Dingen zu trachten bedeutet, dass du dich gegen den Geist stellst. Et quand tu cherches toutes ces choses là, ça signifie que tu es contre l'esprit. Amen. The Lord give them to you according to the Bible. Denn der Herr wird sie dir geben und hat sie dir bereits gegeben nach dem Wort Gottes. Selon la Bible, Dieu t'a déjà donné toutes ces choses-là. It means they seek you. Und das bedeutet, dass sie dir hinterherjagen. Ça signifie, ils sont derrière toi. In Matthew 6, in Luke also, he said they are added unto you. Und in Lukas lesen wir auch, dass der Herr sie sozusagen dir hinzugefügt hat. Et wo Matthieu? Matthieu 6, on a écrit que Dieu a ajouté toutes ses bénédictions dans ta vie. Amen. Vanity means they should not be your life. Und Nichtigkeit bedeutet, dass diese Dinge nicht dein Leben sein sollten. Et vanité, ça signifie que toutes ces choses-là ne doivent pas être. Ta vie. Nothing outside Christ should be your life. Nichts außerhalb. Not your job, not your parents, not you know, not your children should be your life. Christ alone. Nichts, not your husband, not your wife. Nichts außerhalb von Christus sollte dein Leben sein. Nicht deine Eltern, dein Ehemann, dein Ehepartner, nicht deine Kinder. Nichts außerhalb von Christus sollte dein Leben sein, sondern Christus allein ist dein Leben. Rien en dehors du Christ doit être ta vie, même pas tes parents, ton mari, ta femme, tes enfants, rien du tout. And we don't fight over them. We don't fight over vanity. Und wir kämpfen nicht um diese Dinge. Wir kämpfen nicht um Dinge, die nichtig und vergänglich sind. Et on se bat pas pour la vanité. Luke 12, please. Wir lesen Lukas 12. Luke 10. Praise the Lord. Halleluja. Luke 12. From verse Luke 12. From verse 13. Lukas 12. First of all, 13 and 14. Lukas 12, Vers 13 und 14. Verset 13 et 14. Praise the Lord. We don't fight over them. Wir kämpfen nicht um Dinge, die vergänglich sind. On se bat pas pour des choses qui sont vanité. Praise the Lord. Are you getting it? And one of the companions said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. Are you getting it? Their father's inheritance, their properties. Amen. They are fighting over properties. Amen. And he said unto he, man who made me a judge or a divider over you. Verset 14. Is somebody getting something? Mm. Amen. Mm. Who made me a judge or a divider over you? I hope you are getting it. Don't fight over things. Kämpf nicht um materielle Dinge hier. Und das sehen wir hier an dem Beispiel, dass sie hier sozusagen um das Erbe streiten und der Herr ihnen sozusagen klar macht, dass das Dinge sind, die nichtig sind und es so nicht mal wert sind, darüber zu streiten. Luc 12, verset 13 et 14, je lis vite. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. » Jésus lui répondit, homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Donc, ça montre qu'on ne doit pas se battre pour les choses qui sont vanité. Don't let them become issue. Und lass nicht zu, dass diese Dinge, diese nichtigen Sachen, zu einem Problem für dich werden. Et ne permet pas que toutes ces choses deviennent un problème dans ta vie. Christ should be your inheritance. Christus sollte dein Erbe sein. Le Christ doit être ton héritage. Amen. Don't allow anything flesh to become issue for you or between you and anybody. Lass nicht zu, dass irgendwas Fleischliches zu einem Problem wird für dich oder sich zwischen dir und einer anderen Person stellt. Et ne permet pas que quelque chose de vanité devienne un problème soit dans ta vie ou entre toi et une autre personne. You can see that Jesus did not go and settle them. Look at it, verse 14. He said, who made me a judge over you? Are you getting it? He did not, you know, pastor settle cases a lot. They want to settle all the, you know, they want to settle everything. They want to settle, you know, Paul said, I only do what he sent me to do. Amen. Und wir sehen hier in Vers 14, dass Jesus eben nicht eingegriffen hat, um die Sache sozusagen zu regeln und die Sache zu schlichten. Das sehen wir aber allerdings bei vielen Pastoren heutzutage, dass sie immer da sind, um irgendwelche Probleme zu schlichten, um beide Parteien gegenüberzusetzen und dass man sich die Sache erstmal von beiden Perspektiven anschaut. Aber selbst Paulus hat gesagt, dass ich tue nur das und spreche nur das, wo der Herr mich hingesandt hat, was ich sagen soll und wo ich sprechen soll und wo ich sein soll. Et tout ça, ce qu'on vient de lire, ça nous montre qu'on ne doit jamais se battre pour les choses qui sont vanité. Et si on lit versets 13 et 14, on peut voir que Jésus-Christ n'a pas réglé cette discussion entre les deux frères. Mais les pasteurs d'aujourd'hui, eux, ils sont toujours vite pour régler les problèmes familiaux. Mais ce n'est pas vraiment c'est pas la chose qui compte, c'est plutôt Jésus-Christ, le royaume des cieux qui compte. And that's why we bring people to Christ. Once they really know Christ, they will not fight over things. Amen. You will not settle cases. Amen. Und deswegen bringen wir die Menschen nicht vor irgendwelchen Pastorenstühlen, sondern wir bringen die Leute direkt zu Christus. Denn wenn sie Christus bewusst sind und wenn sie Christus haben, dann werden sie nicht über solche nichtigen Sachen streiten oder irgendwie in Streit und Zank geraten. Et c'est ça pourquoi on amène les gens vers Jésus-Christ. Parce que si les gens là ont vraiment Jésus-Christ, là, ils ne vont même pas se discuter entre les uns les autres à cause des choses. If husband and wife is really rooted in Christ, there will never be fight. Wenn ein Ehepaar wirklich und wahrhaftig verwurzelt ist in Jesus Christus, dann wird es in dieser Ehe auch niemals zum Streit kommen. Et si un couple marié est vraiment raciné en Christ, là, on va jamais, ils vont jamais avoir des disputes. Amen. If the other is maltreating you, you will even pity that person. Because he's maltreating Christ. He's dealing with Christ. He said, who touched you, touch me. You will even be praying for that person instead of fighting him. Wenn die eine Person die andere Person beispielsweise misshandelt, dann würdest du sogar Mitleid empfinden für die Person, weil sie sozusagen Christus gerade misshandelt und du würdest sogar für sie beten. Et si, par exemple, quelqu'un te maltraite et tu au lieu maintenant, et tu comprends que cette personne ne te maltraite pas toi-même, elle maltraite Jésus-Christ, tu vas même avoir pitié avec cette personne et prier, parce que Jésus-Christ a dit, la personne qui vous combat, me combat moi-même. Remember, Jesus said it in Matthew 18. He said, whoever offends this little one is better. You are gone. Are you getting it? Mm. Because you are fighting Christ. Mm. Amen. Mm. The kingdom of heaven that we are born into is so different. If you look at Ananias and Sapphira, it was as if they were fighting the apostle. It was as if it was about the apostle and them. Or about the people and them. It was about them and the Holy Spirit. Mm. I don't know if you are getting it. Und das sagt auch Jesus Christus in Matthäus 18, dass wer eine von diesen Kleinen sozusagen zum Anstoß wird, der für den wäre es besser, wenn er sich selbst umbringt, weil er es nicht mit diesen Kleinen zu tun hat, sondern mit Jesus Christus selbst. Und das sehen wir auch bei Ananias und Sapphira, weil sie gedacht haben, dass sie sich sozusagen gegen die Jünger aufgelehnt haben, aber eigentlich haben sie es sich sozusagen mit dem Heiligen Geist persönlich verscherzt. Und genauso sollten wir die Dinge halt auch betrachten. Und genau so läuft das Königreich Gottes, das System im Königreich Gottes. Et dans Matthieu 18, Jésus-Christ a dit, la personne qui offense les enfants de Dieu, c'est mieux que cette personne se tue. Parce que c'est toujours entre cette personne et Jésus-Christ et pas cette personne et l'homme. Et la même chose, on peut vous lire aussi dans l'acte des apôtres où Ananias et Sapphira, ils avaient aussi des problèmes et eux, ils pensaient que c'est entre Paul et Paul et lui et eux, mais c'était entre eux et le Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. Even the old. Amen. When David took somebody's wife, Uriah, amen, and killed Uriah, God said, why did you despise me? I am your neighbor. Why? Oh, are you getting it? You know, we never do anything against man, but against him. Amen. Und das sehen wir auch selbst im alten Bündnis, als David sich an die Frau von Uriah rangemacht hat und ihn sozusagen ganz vorne in die Schlacht gestellt hat, damit er stirbt absichtlich. Und der Herr zu David gesagt hat, warum legst du dich sozusagen mit mir an? Also alles, was wir einander tun, tun wir Christus an. Et c'est la même chose aussi avec, même dans l'alliance, dans l'ancienne alliance entre David et Uri, par exemple. David avait pris la femme d'Uri, puis il avait tué Uri aussi. Mais Dieu a dit, pourquoi tu m'as abandonné, pas pourquoi tu as abandonné Uri. Donc ça montre qu'il s'agit toujours de Dieu et l'homme, et pas entre deux personnes. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Are we understanding it, please? Yeah. Amen. Amen. It is forbidden to despise him. Amen. If you can consider him, if you remember him, it will stop all those things. Whatever is outside it. Es ist verboten, den Herrn in diesen Situationen zu verachten und diese Sachen einfach durchzuziehen im Fleisch, sondern wir müssen schnell sein, uns wieder an Jesus Christus erinnern, damit wir erst gar nicht so weit kommen und dass die Situation passieren. Und wir sollten schnell sein darin, uns wieder an Jesus Christus zu erinnern. Et c'est ça pourquoi on doit être vraiment vite à se rappeler à la vérité que c'est toujours entre nous et Dieu. Et si on le comprend aussi, là on ne va même pas tomber dans la chair. Et c'est ça pourquoi aussi c'est complètement interdit pour les enfants de Dieu de faire des choses charnelles. Parce qu'à la fin, c'est toujours entre toi et Dieu. And once you remember him, learn to calm down. Und sobald du dich an Christus erinnert hast, dann komm sofort runter und besinne dich erstmal auf Christus und bleib auch in Christus. Et même si tu es fâché, rappelle-toi à Jésus-Christ et puis reste en Christ et puis laisse que ta colère descende. Are you getting it? Praise the Lord. Alleluia. If you know what, let me see. Okay. We are not even up to anything here. Let's go to 1 Corinthians 1, please. Wir lesen 1. Look, Korinther 1. Just like what Paul said in 1 Corinthians 1. Go to 1 Corinthians 1. You are coming back to to Luke 12. But now let us go to 1 Corinthians 1. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 1 Corinthians 1. We read from verse 10. 1 Corinthians 1, verse 17. 1 Corinthians 1, verset 10 à 17. Are we there, please? Mm-hmm. Amen. Tamia, can you help us to read verse 10? Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Praise the Lord. He said, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing. Amen? Mm-hmm. To speak the same thing means we should see Christ alone. Mm-hmm. Amen. Without Christ, we can never speak the same thing. Mm-hmm. Dasselbe zu reden bedeutet, dass wir wirklich nur Christus sehen. Denn wenn wir nicht Christus sehen und uns nicht an Christus schnell erinnern, dann werden wir auch nicht in der Lage sein, einmündig und dasselbe reden zu haben und reden zu können. Et verset 10 nous dit qu'on doit tenir un même langage. Donc ça montre que tu ne peux pas avoir le même pensée avec les enfants de Dieu si ce n'est pas basé sur le Christ. Parce que sans le Christ, on va tout être divisé. He said, and that there be no divisions among you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm. But that you be perfectly joined together in the name. In the same mind and in the same judgment. Mm-hmm. Is somebody getting something here? Yeah. Praise the Lord. Mm-hmm. Verse 11. Verse 11. But it had been declared unto me of you, my brethren, by them which are in the house of Cleo, that there are contention among you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Remember Luke 12 where we read. Come and help me. Come and judge the case between myself and my brother. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Can't be any case at all. Mm-hmm. If you are able to remember Christ, there'll be no case mm-hmm. to judge. Wenn wir schnell sind und in der Lage sind, uns an Christus zu erinnern, dann wird es niemals zu Streitigkeiten kommen und dann wird es auch keinen Fall geben, wo es einen Streit zu lösen gibt. Et si on se rappelle au Saint-Esprit et à Jésus-Christ, là, on ne va pas avoir un cas pour juger. Donc ça signifie qu'on doit se soumettre à Jésus-Christ. Verse 12. He said, now this I say, that every one of you said, I am of Paul, and I of Apollos, and of Cephas, and I of Christ. Verse 13. Verse 13. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Verse 14. Amen. I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius. Verse 15. Lest any should say that I have baptized in my own name. Is somebody getting something here? Mm. Verse 16. Says. And I baptized also the household of Stephanas. Besides, I know not whether I baptized any other. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. I don't know if somebody's getting it. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Here Paul is saying, it is not about anything outside Christ. It should never be about anything outside Christ. Paulus sagt hier, dass es niemals um irgendwas gehen sollte, was nicht Christus ist. Donc Paul nous dit ici qu'il s'agit jamais de quelque chose en dehors du Christ. Just like Jesus said, who made me a judge over you? The same thing. Are you getting it? Genau wie Jesus in Lukas 12 gesagt hat, wer hat mich zu eurem Richter gemacht? Comme Jésus-Christ a dit, qui m'a mis comme juge entre vous? I'm not sent to settle any case between man and man. Ich bin nicht hier, um einen Streit zwischen Menschen und Menschen zu schlichten. Je ne suis pas là pour résoudre des problèmes entre l'homme et l'homme. Go to Luke 12 again, please. Luke 12. Gehen wieder zurück zu Lukas 12. Rentre encore à Luke 12. Praise the Lord. Amen. Amen. Vers 15. Verse 15. From verse 15 now. Amen. You know, verse 15 said they are all vanity. Und in Vers 15 wird davon gesprochen, dass diese Dinge vergänglich sind. Ça nous dit ici que tout est vanité. He said, don't fight over vanity. Is somebody getting it? Er sagt, streitet euch nicht um Nichtigkeiten. Amen. La Bible nous dit que ne vous battez pas pour les choses de vanité. And he said unto them, take heed and beware of covetousness. Verse 15. For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesses. Are you getting it, please? Amen. Because they are vanity. Denn es ist alles vergänglich und es ist nichtig. Verset 15 nous dit que tout est vanité. Amen. Praise the Lord. Amen. Is somebody getting it? They never follow you to anywhere. Diese Dinge folgen dir nirgendwo hin. Les choses là ne te suivent partout. Even apart from the Bible, what is happening everywhere in the whole world today will help you to know that they follow you not. They never follow you to anywhere. Mm-hmm. People running away from Ukraine. Mm-hmm. You know, they left home, they left company, they left everything. How many things can you even carry? Mm-hmm. They left, you know, the heritage they have been fighting for to get. Mm-hmm. And now all of them have been destroyed. Mm-hmm. Is somebody getting it? Yeah. You know, you better allow him to be everything. Because, you know, like Job, everything can go, but everything coming back hundredfold. Amen. Is somebody getting it? If you allow it to be him alone, that's Christ Jesus. Abgesehen von der Bibel zeigen die ja eigentlich schon die ganzen Geschehnisse und Nachrichten dieser Welt, dass all diese ganzen Dinge und Sachen, die die Menschen anhäufen, dass das absolut nichtig und vergänglich ist. Weil wenn wir uns die ganzen Menschen anschauen, die in Kriegsgebieten leben und diese ganzen Gebiete jetzt verlassen müssen, all die Häuser, die sie hinter sich lassen müssen, für die sie wahrscheinlich Kredite aufgenommen haben, für die sie, keine Ahnung, Menschen gestritten haben, all die Autos, die sie verpfändet haben, die sie, keine Ahnung, sich hart erarbeitet haben, all die ganzen Designerklamotten, die sie liegen gelassen haben, all diese ganzen Dinge, für die sie hart gekämpft haben, für die sie vielleicht Jahre gespart haben. All diese Dinge haben sie dort gelassen, in diesen Ländern, in diesen Städten, wo sie konnten diese ganzen Dinge überhaupt gar nicht mitnehmen. Das allein wird dir auch schon zeigen, dass all diese ganzen Dinge und diese Güter vergänglich sind. Und deswegen muss es uns auch allein um Jesus Christus gehen. Und nur dann werden wir halt auch verstehen, dass nur Jesus Christus allein die wahre Erfüllung ist und dass selbst wenn diese ganzen Dinge vergehen, so wie bei Hiob, dass diese Dinge in Christus hundertfältig und tausendfältig wieder zurückkommen werden und dass diese Sachen im Himmelreich für uns bereits reserviert sind. Et verset 15 nous a dit que tous les biens de ce monde ne suivent nulle part, donc ça signifie que toutes ces choses-là de ce monde sont vanité. Par exemple, les gens qui se trouvent au milieu de la guerre, au pays différents, par exemple, eux, ils avaient une bonne maison, ils avaient tout un travail, ils avaient des jolis vêtements, mais dès que la guerre a commencé, ils ont tout quitté directement, ils ne pouvaient rien amener. Maintenant, ils ont fui, ils ont tout perdu, et ça montre que tout est vanité. C'est ça pourquoi on doit toujours être derrière les choses célestes et pas derrière les choses terrestres. You know, we just packed into our new home. It's vanity upon vanity. Mm. Is somebody getting it? Mm. Allow it to be Christ, please. Mm. The joy of the Lord should be your strength. Mm. Amen. Amen. We just bought we just bought a new car. Mm. Or whatever it is, I don't know. When we have things we call blessing. Mm. What man call blessing? Mm. Amen. Lass zu, dass es dir wirklich allein um Jesus Christus geht und dass die Freude des Herrn deine Stärke ist und nicht deine Freude abhängig davon ist, dass du dir ein neues Haus gekauft hast oder dass du jetzt ein neues Auto hast und dass ihr euch bestimmte Dinge finanziert habt, dass ihr endlich die und die Ziele erreicht habt, dass ihr endlich die und die Summe gespart habt, sondern deine Freude sollte ganz und allein einfach bei Jesus Christus sein und Christus allein sollte dein Fokus sein. Et il y a beaucoup de gens qui disent on vient d'acheter une nouvelle maison, une nouvelle voiture ou bien quelque chose d'autre. Mais comme j'ai déjà dit, c'est tout sous la vanité. C'est ça pourquoi c'est seulement Jésus-Christ qui doit être ta joie et ton assurance. Praise the Lord. Amen. Amen. It's blessing for us. They are good, but we should not depend on them, mm-hmm. but on Him alone. Mm-hmm. Die Segen des Herrn sind gut für uns, aber wir sollten nicht von seinem Segen abhängig sein, sondern von ihm selbst. La bénédiction de Dieu, c'est vraiment, c'est bien pour nous, mais on ne doit jamais dépendre à ces choses-là. And if you read from verse 16 to 21, he now talk about a man that was so rich. Everything was moving fine. Amen. The ground bringing, the harvest was so plenty. Mm. Are you getting it? Mm. Amen. Mm. And he was planning. Somebody that I've just married is planning. Mm. Praise the Lord. Mm. They plan with their glory. You better allow Christ to be your glory. Amen. Amen. Mm. They plan, they have a lot of plans. We are going to do this, we are going to do this. We are not different from this man that Jesus talked about here in from verse 16. Mm. Amen. Mm. Und ab Vers 16 spricht der Herr von einem Mann, der einen Plan sozusagen hatte, ein Feld hatte und Pläne geschmiedet hatte für dieses Feld. Und genauso haben viele Menschen auch Pläne für ihr Leben, was sie tun wollen, was sie erreichen wollen. Und all diese Pläne sind nichtig, wenn diese Pläne nicht Christus untergeordnet sind. Deswegen musst du zulassen, dass wirklich alles, überall das Christus sozusagen der Mittelpunkt ist in diesen ganzen Sachen, denn sonst bist du nicht anders als dieser Mensch, von dem Christus hier ab Vers 16 erzählt, der einfach nur vergänglich diese ganzen Dinge plant. Et dans verset 16, on peut voir comment Jésus-Christ donne une parabole sur un homme riche qui avait beaucoup de richesses, mais tout a été vanité. Et il donne ça comme exemple pour les gens qui sont en train de planifier toute leur vie. Par exemple, une personne qui vient de se marier va faire des plans sur quand avoir des enfants, comment travailler, combien d'avoir l'argent. Mais tout ça, c'est rien. Et c'est ça pourquoi on ne doit pas avoir des projets comme des païens, mais on doit vraiment dépendre 100% à Jésus-Christ et comprendre que c'est Jésus-Christ qui est notre avenir et pas nos projets. Praise the Lord. Amen. From verse 16, let us quickly read. Amen. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentiful. And this ground, this ground might be, I don't know what that yours is. It might be you just married, somebody just married. Or somebody just have a baby. Mm-hmm. Or somebody just bought a house, a car. Amen. Mm. And it's so full of joy. Amen. Mm. I can remember there was a car we bought, and I love that car so much. Anytime I'm driving that car, I'm so happy. And I was coming from work. I used the car to hit something. Since then, I never liked that car again. It was as if that car was dragging the love from me. Mm. He always wants us to love him alone. Mm. The love I was having, sometimes I just stand in front of the car and look at it like this. Praise the Lord. Amen. You better allow him to be. Mm. Amen. Mm. Yeah, he took that car away. I'm very sure he's the one that took it away. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Immediately that car was not having order. I said, oh no. Praise the Lord. Alleluia. I knew immediately that it was against Christ. He did not like it. Amen. You please allow him to be number one. Amen. Allow him to be everything. He must be everything. Amen. He hates rival. Are you getting it? He hates opposition. He hates to see you something fighting. That something can be you looking for a husband. It can't be you looking for a wife. You know, they are looking, they look for a king instead of having him as a king. Are you getting it? You know, he is your husband. And if you are focused, is I want to have husband, I want to have husband, I want to have husband, you are fighting him. He is your money, he is your boss. He is your prosperity, the only prosperity. You know, he is your prosperity. Amen. If you read Genesis 39, Joseph was a prosperous man, not because he was having a car or a house. The Lord was his prosperity. Amen. He is your prosperity. So if your mind is so occupied with, I want to have money, I want to pass my exam, you are fighting him. He hates it. In Vers 16 haben wir gelesen, dass das Feld des reichen Mannes viel Frucht getragen hat. Und diese Frucht kann in deinem Leben beispielsweise sein, dass du kürzlich geheiratet hast oder dass du ein Haus gekauft hast oder ein neues Auto gekauft hast. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo es bei mir ebenfalls der Fall war, dass wir ein Auto hatten. Und ich habe dieses Auto wirklich sehr lieb gewonnen und habe dieses Auto auch sehr gerne betrachtet und bin sehr gerne mit diesem Auto gefahren. Und eines Tages bin ich dann mit diesem Auto gegen etwas gefahren und seitdem habe ich das Auto nicht mehr gemocht. Und ich bin mir ganz sicher, dass, also rückblickend betrachtet, war mir dann klar, dass der Herr sozusagen dieses Auto dann von mir entfernt hat, weil ich dieses Auto viel zu hoch wertgeschätzt habe, dass es sogar fast den Platz vom Herrn einnehmen wollte. Und das ist das, was dem Herrn nicht gefallen hat. Und all das, was du sozusagen in derselben Position gleichstellen möchtest mit dem Herrn, wird der Herr von dir entfernen. Und ich bin dankbar, dass er es auch bei mir in der Situation getan hat und dass mir klar wurde, dass ich dieses Auto einfach zu hoch wertgeschätzt habe. Und es kann in deiner Situation auch so sein, dass wenn du beispielsweise diesen Gedanken viel zu sehr hoch schätzt, dass du sagst, ich will unbedingt einen Ehemann haben und unbedingt einen Ehemann haben, dann stellst du dich mit diesem Gedanken gegen Jesus Christus, weil du sozusagen die Tatsache ablehnst, dass Jesus Christus eigentlich dein Ehemann ist. Und der Herr möchte keine Konkurrenz sozusagen haben. Er möchte nicht, dass er sozusagen mit einer anderen Sache sozusagen um dich kämpfen muss, sondern er möchte die erste und die höchste Stelle in deinem Leben haben und alles andere, was du über ihn stellst, reizt ihn sozusagen zur Eifersucht. Wir sehen das auch im Volk Israel, dass die Menschen einen König haben wollten und gar nicht klar und denen gar nicht klar war, dass der Herr eigentlich schon ihr König war und sie trotzdem einen König verlangt haben. Und diese Einstellung sollten wir in unserem Leben nicht annehmen, dass wir Dinge wollen und verlangen von Herrn, obwohl der Herr eigentlich diese Sache ist, genauso auch in Bezug auf Finanzen, dass wir sagen, wir möchten Geld haben, aber wir wollen Wohlstand haben, aber der Herr ist bereits dein Wohlstand, der Herr ist dein Vermögen und daran sollten wir festhalten. On vient de lire ici dans vers, dans Luc 12, verset 16, où Jésus-Christ dit, et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Donc, la terre de cet homme avait beaucoup rapporté des fruits différents. Et ces fruits-là, ça peut être dans ta vie aussi, par exemple, un mari ou bien un travail, une maison, la richesse en général. Mais on doit comprendre que Jésus-Christ, il déteste quand il voit que tu es toujours derrière un homme, derrière des choses, derrière l'argent, parce qu'il ne veut pas avoir un rival. Il veut pas voir un rival, il veut être tout pour toi. Et c'est ça pourquoi tu dois comprendre que Jésus-Christ, il déteste quand il voit que tu apprécies les choses mondaines plus que Jésus-Christ lui-même. Et même moi-même, j'ai vécu que j'avais une voiture que j'aimais beaucoup et j'étais vraiment fière d'avoir cette voiture. Et c'était vraiment, ça devenait tellement dangereux pour moi parce que mon cœur était vraiment rempli avec cette voiture. Et quand un jour j'ai cogné quelque chose avec cette voiture. J'avais directement compris que c'était le Seigneur qui a confisqué cette voiture de moi, parce qu'il a vu que cette voiture était maintenant entre moi et ma relation avec Jésus-Christ, parce que c'était comme un idole. Et c'est ça pourquoi même nous, on doit faire très attention. Si nous sommes toujours derrière, par exemple, un mari, on veut se marier, ou bien on veut avoir des enfants, une maison, c'est là où Jésus-Christ, il devient même jaloux, parce qu'il a dit clairement qu'il est un Dieu jaloux. C'est ça pourquoi tu dois comprendre que Dieu, il est tout pour toi. Il veut être tout pour toi. Il est ton mari, il est ta famille, il est au contrôle de ton argent, il est au contrôle de ta maison. Mais dès que tu commences à être derrière les choses matérialistes, par exemple, c'est là où même Jésus-Christ, il va bloquer ces choses-là, que ces choses-là ne viennent pas dans ta vie, parce qu'il veut être la seule personne qui compte dans ta vie.